Und weil es heute eine Dramödie ist, wo ich auch Neues ausprobiere, geht es natürlich los mit einem Prolog, wie es sich gehört. Weil die heutige Punkrock-Lyrik-Lesung ist keine Punkrock-Lyrik-Lesung im klassischen Sinne. Sie folgt nicht dem Schema der Punkrock-Lyrik-Lesungen, die ich bis jetzt in den letzten 3 Jahren gemacht habe. Die heutige Punkrock-Lyrik-Lesung ist nämlich eine Dramödie. Eine Dramödie in 3 Akten. Und das ist eine Dramödie deshalb, weil ich mich nicht entscheiden kann, ob der Inhalt dramatisch oder komisch ist. Und das Dramatische ist hier tragisch gemeint. Und in der Tragödie ist der Held in unlösbare Konflikte verstrickt. Die Komödie porträtiert den schlechteren Menschen und führt ihn vor. Ob aber unlösbare Konflikte komisch sein können, wage ich tatsächlich zu bezweifeln. Und diese Dramödie will auch keine Zweifel ausräumen. Diese Dramödie will Punkrock säen, um Wut zu ernten. Viel Spaß dabei. Mit dem 1. Akt, der da heißt Luigi. Optimismus als Entscheidung fürs Leben. Wieder so ein Stich in meiner Brust, der mich anstupst wie ein alter Freund und sagt, die Welt geht unter, fang an zu schwimmen. Und du meintest, Angst ist heute das bestimmende Thema unseres Lebens. Ich kann nicht mal einen Kaffee trinken, ohne jemanden auszubeuten oder noch einen Millionär zum Milliardär zu machen. Was bräuchte es, um glücklich zu sein? Wahrscheinlich einfach ihr Geld. Durchsichtige Rucksäcke, 2 neue Notausgänge und ich kaufe mein Bier. Ich will nicht darüber nachdenken, wo ich bin, wo ich hinrenne, wenn wieder so ein Arschloch Amok läuft. Die Stadt verbrennt, während ich auf die Nacktbilder starre, die du mir geschickt hast. Und ich verstecke mich in der Wüste, aber schmecke den Ozean in meiner Schnauze. Ich versuche nur, Halt zu finden. Ich weiß, du hast es satt zu gehen. Aber ich bin fertig damit, innerlich zu sterben, jetzt, wo alles außenrum stirbt. Der Himmel hört auf, sich festzuhalten wie ein heulendes Kind. Armageddon in meinem Kopf. Ich werde versuchen, immer zu lächeln, als wäre die Hölle ein Konstrukt, das ich brauche, um mich zu läutern oder mit mir ins Reine zu kommen. Zerr mich nicht in den Hinterhof und erschieß mich. Ich weiß, ich bin falsch verkabelt. Ich war doch nur immer das Kind, das auf die überfahrenen Katzen auf der Straße gezeigt hat. Nimm mich mit die Lawine runter. Hilf mir, die Flut zu überstehen. Es wird dich fertig machen, zu warten, bis ich zusammenbreche. Weil die Meere steigen und die Flüsse endlich über die Ufer treten und es unserem Schicksal überlassen, während wir versuchen, auf die andere Seite zu kommen. Aber es ist ein Riss in meinem Rettungsboot. Und ich bin jetzt am Sinken. Ich sinke. Singst du mit mir? Wir sinken. Kein Grund zur Hoffnung. Soweit ich weiß, fährt Nick immer noch Uber. Richie hat die Nachtschicht in dem Motel in Elsinore und schlägt sich mit dem Meth-Heads rum. Meine 4 Jobs gehen mir auf meine zerbrechlichen Knochen. In mir ist nichts mehr übrig, außer dem, was sie mir nicht genommen haben. Mein Bruder arbeitet hart. Er nimmt, was er kriegt und er gibt, was er hat. Er erzählt davon, das Land zu verlassen oder seinen Tod vorzutäuschen. Er meint, sie wollen sein Geld. Und meine Mutter? Sie hat mit 23 ein Kind verloren. Sie hätte nicht noch ein paar mehr verlieren dürfen, wegen ein paar fauler Kredite und undiagnostizierten Depressionen. Und trotzdem denke ich immer noch, das ist alles, wofür wir bestimmt sind. Ein Bier in der Tanke, mein Zahn fällt raus und auf dem Boden und ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Wenn wir nicht davon reden, abzuhauen, erzählen wir uns Scheiße. Die Jahre ziehen an unseren Nasen vorbei, wir reden immer über das Gleiche. Den ganzen Scheiß, den wir nicht hinkriegen, weshalb wir heute fast das Haus nicht verlassen können. Weil wir wissen, dass hier alles Scheiße ist, werden wir auch nicht glücklich, wenn wir uns anstrengen. Aber was heißt es jetzt, wenn nichts besser wird? Dieses hart verdiente Leben ist ein Witz, das sich mehr nach Ertrinken anfühlt. Zu denken, ich werde jung sterben, ist keine Lösung. Und wahrscheinlich ist es ein Witz. Es gibt keinen Grund zur Hoffnung. An alle, bleibt tapfer. Die gebrochene Nase als weitere fühlbare Grenze. Ich weiß, wo ich bin, aber ich werde so tun, als wüsste ich es nicht. Manchmal würde ich gerne komplett verschwinden und mich krank melden vom Leben. Ich wachte auf und fühlte mich nicht besser. Ich weiß nicht, warum ich nicht überrascht war, aber zumindest werden die Jahre kürzer und die Meere sind am Steigen. Ich fürchte, es gibt keine Zeit mehr zu verlieren. Es gibt nicht mehr viel, was als nächstes kommt. Die nächsten Jobs, die ich hassen werde, leben von einem Gehalt zum nächsten, wie meine Eltern und ihre Eltern und deren Eltern davor. Ich sollte glücklich sein, nichts zu besitzen. Aber ich habe noch mehr. Ich wohne wieder zu Hause. Ich habe eine Werbung gesehen, die sagte, die Zukunft ist in Bewegung. Aber die Bewegung macht mich krank. Es ist okay, Stillstand habe ich satt. Ich bezahle immer noch für eine gute Idee, die ich hatte, als ich 23 war. Ein Leben gelebt auf Kredit. Ich bin überschuldet, während ich immer noch nicht weiß, was ich mag. Meine Kreditwürdigkeit ist auf Null. Die Stadt hat mir den Strom abgestellt. Jetzt ist es dunkel, den größten Teil der Woche. Aber wenn ich diese Hütte niederbrenne, hätten wir es wenigstens warm. Wenigstens sehe ich alles etwas zuversichtlicher, weil ich schwöre bei Gott, ich bin ein Optimist. Aber es fühlt sich so an, als würde ich mein Leben wieder verbrennen, als guck ich den Flammen zu, wie sie sich auf meiner Haut ausbreiten, bis nichts mehr übrig ist als Knochen. Ein freier Haufen Staub, getrieben nur vom Wind. Und an alle, bleibt tapfer. Ich schaue immer hoch und du springst. Und alle, bleibt tapfer. Aber diese Welt, sie hat kein Mitgefühl. Wir finden nie unseren Platz darin. Und wenn nichts besser wird, ist es so schlimm, wie es aussieht. Wieso können wir nicht sagen, scheiß drauf, weil das nicht ist, was wir brauchen. Ich habe es satt, Fremde anzuschreien. Das mache ich nicht ewig. Und wenn alles in Flammen steht, bringst du mich rüber? Wir müssen nicht alles auf einmal besser machen. Wir waren nie kaputt. Das Leben ist nur scheiße lang. Und an alle, bleibt tapfer. Versager. Vom Feld gegenüber gucke ich wie ein Fremder auf mein Elternhaus. Fällt dir auf, wie fehlig am Platz ich aussehe? Es ist ein Haus, das ich mir nicht mehr leisten kann. Damals, 2008, als meine Familie es verloren hat, da haben wir uns geschworen, es wäre nur ein Rückschlag. Alles, was wir machen müssen, ist studieren. Ignoriere nur die Fakten. Du hängst noch in deinem dritten Job, fährst wohlmeinende Mütter zu Demos für den Mindestlohn, bist immer auch noch deprimiert, lebst immer noch fürs Wochenende, hast immer noch Angst, bald zu sterben. Krieg keinen Krebs, hab keinen Unfall, hoffentlich geht alles gut, sonst kommst du bald nicht mehr über die Runden. Du weißt verdammt gut, es gibt kein gelobtes Land. Lebenshaltungskosten sind die Kosten, um sich am Leben zu halten. Und deshalb verlasse ich die Stadt, vielleicht auch das Land, vielleicht auch die Erde, muss einen Platz für mich finden, wie die Arschlöcher, wo die Arschlöcher keine Bullen sind, die die Kieze patrouillieren, vor denen sie Angst haben. Und wo der Rest von uns sich nicht verausgabt, die Locals aus ihren Kiezen zu vertreiben, vor denen sie Angst haben. Wenn uns unsere Eltern nicht jedes Mal raushauen würden, wären wir dann tot? Und was passiert, wenn sie sterben? Hast du nicht verstanden, dass du arm geboren bist und arm sterben wirst? Hast du nicht verstanden, dass du dich selbst fertig machen wirst und du wirst immer müde aufwachen? Weil von hier geht nichts mehr weiter. Es heißt, das sind unsere aufregenden Zeiten, solange uns niemand nach unserem Alter fragt. Jetzt bin ich nur ein tragisches Ende auf Beinen. Scheiße, ich will nicht der Letzte sein, der noch steht. Fortsetzungen, Neuauflagen und Adaptionen. Es sind dunkle Tage, wenn ich in meinem Spiegel in die Ecke gucke und ich sehe beide Seiten von dem, der ich sein sollte. Ein Erbe, eine Ausrede oder ein schwarzes Schaf der Familie. Oder ein wartender Schütze in einem dunklen Raum. Ihn will ich nicht rauslassen, weil ich Angst davor habe, was er tut. Das macht mir Sorgen. Also verurteilt mich bitte nicht als den Versager, der ich sein werde. Ich will diese Couch nicht verlassen. Ich habe Angst davor, in den Krieg zu ziehen. Deshalb bleibe ich zu Hause und wichse mich blind. Aber wenn uns viel mehr versprochen wird, dann will ich wissen, wie ich es kriege. Bis jetzt hat nichts so wirklich funktioniert. Aber ich bin schon viel zu weit gekommen, um aufzugeben. Und ich bin überzeugt, dass ich derjenige bin, der mehr hasst als liebt, der implodiert und seine Geschwister tötet. Am 4. Dezember 2024 wurde Brian Thompson in New York City vor einem Hotel mit 3 Schüssen erschossen. Brian Thompson war CEO der United Healthcare, einer US-amerikanischen Krankenversicherung. United Healthcare gehört zur United Health Group. Die United Health Group wird auf der Fortune Global 500 Liste für das Jahr 2024 als Nummer 8 der einkommensstärksten Unternehmen weltweit geführt. 2023 belegte die United Health Group noch Platz 10. Der Grund für diesen Aufstieg: Delay, Deny, Defend. US-amerikanische Krankenversicherungen stehen in der Kritik, weil sie willentlich Ansprüche von Versicherten verzögern. Delay. Willentlich ganz oder teilweise berechtigte Ansprüche von Versicherten verneinen. Deny. Und willentlich ihre Aktivitäten absichern, indem sie Versicherte zwingen, ihre berechtigten Ansprüche gerichtlich durchzusetzen. Defend. Delay, Deny, Defend. Krankenversicherungen in den USA sind profitorientierte Unternehmen. Delay, deny, defend. Diese Praxis führt dazu, dass zum Teil notwendige und lebensrettende Behandlungen nicht oder zu spät durchgeführt werden können oder abgebrochen werden. Delay, deny, defend. Die Profitorientierung der Krankenversicherungen in den USA bezahlen die Versicherten unter anderem mit ihrem Leben. Und die ersten 5 Texte, die ich vorhin gelesen habe, sind Übersetzungen von Texten von den Spanish Love Songs. Und zu hören gibt es fast alle der 5 Texte, also 3 davon, auf ihrem 2020er Album Brave Faces Everyone. Die Texte beschreiben die Erfahrungswelt von US-amerikanischen 30-somethings aus der sogenannten Mitte der Gesellschaft. Der beste Traum von der Zukunft ist, keine Zukunft zu haben. Ein Leben gekauft auf Pump und dem, was von den Boomern noch zu erben ist. Inklusive einer heraufziehenden Klimakrise. Einmal bin ich beim Basketballspielen über jemanden gestolpert und mit dem Kopf auf den Asphalt geknallt. Ich verlor sofort das Bewusstsein und bin im Krankenwagen wieder aufgewacht. Wer ist gerade Präsident? Wurde ich gefragt. So, ja, keine Ahnung, weiß ich doch nicht. Irgend so ein Arschloch wird schon sein. Und dann kam der nächste Anfall. So ähnlich erzählt Dylan Slocum, der Sänger und Songschreiber der Spanish Love Songs, einen einschneidenden Schwank aus seiner Jugend. Danach hatte er einen Haufen Schulden wegen der Krankenhausrechnungen und zusätzlich zu den Krediten für Ausbildung und College. Delay, deny, defend. Deny, defend, die Pose. Drei Hülsen, drei Worte, die neben der Leiche Brian Thompsons gefunden wurden. Drei Worte, drei Kugeln, die das Leben eines Menschen beendeten, der sein Geld damit verdiente, aus den Erkrankungen vieler möglichst viel Profit zu pressen. Gesundheit kostet Geld, Krankheit kostet Leben. In den Grauzonen dazwischen sitzt die Angst. Die Angst, nicht genug Geld zu haben, sich Krankheiten leisten zu können. Die Angst, sich die Frage stellen zu müssen, Geld oder Leben. Geld oder Leben. Deny. Geld oder Leben ist eine Scheißfrage, die sich so nicht stellen sollte. Und schon gar nicht von Unternehmen wie der United Healthcare, die die Frage zugunsten des Geldes beantworten. Defend. Die einzige humane Antwort auf die Frage Geld oder Leben ist, die Frage als solche abzulehnen. Kein Geld der Welt kann den Wert eines Menschenlebens bezahlen. Und das nicht zu vergessen, ist ein Schritt zu mehr Menschlichkeit in dieser Welt. Die Pose. Brian Thompson hat sich bei der Frage nach Geld oder Leben nicht auf die Seite der Menschlichkeit geschlagen. Als CEO der United Healthcare hat er Verantwortung dafür übernommen, dass viele Menschen in den USA Angst vor der Frage Geld oder Leben haben müssen. Am 4. Dezember 2024 wurde er dafür mit drei Schüssen abgesetzt. Deny, defend, depose. Drei Worte. Drei Kugeln, die am 4. Dezember 2024 mutmaßlich Luigi Mangione auf Brian Thompson abfeuerte. Drei Worte, drei Hülsen, die am 4. Dezember 2024 mutmaßlich Luigi Mangione am Tatort hinterließ, um auf die Missstände im US-amerikanischen Krankenversicherungssystem aufmerksam zu machen. Drei Kugeln, die Brian Thompson trafen. Drei Hülsen als Warnung an alle, die das profitorientierte Krankenversicherungssystem am Laufen halten. Drei Worte, die eine Kritik formulieren, die nicht so deutlich gehört worden wäre, hätte Luigi Mangione sie nicht in tödliche Schüsse verpackt. Und erst wenige Tage nach dem Mord an Brian Thompson wurde Luigi Mangione festgenommen. Zum Verhängnis wurden ihm die Kameras in einem McDonald's, als er seine Maske vom Gesicht zog, so identifiziert und verhaftet werden konnte. Und seitdem sitzt er im Knast, wartet auf seinen Prozess und wird darin nicht nur mit Freiheit bestraft werden, sondern durch ihn auch mit dem Tod bedroht. Nach seiner Verhaftung flutete sein Bild das Internet. Aber anders als erwartet wurde sein Bild zum Meme und waberte durch unzählige Feeds in den sozialen Medien. Sogar auf LinkedIn, der Jobpartnerbörse für den gehobenen Mittelstand und alle, die es werden wollen, soll sein Bild und seine Tat geteilt worden sein. Aber nicht mit dem üblichen Aufschrei, der blieb aus. Dafür gab es sogar in diesen Kreisen viel Verständnis für Luigi Mangione und seine Tat. Denn die Neoliberalisierung des Gesundheitswesens und damit die Angst davor, krank zu werden, macht auch vor denjenigen nicht Halt, die eigentlich genug Auskommen mit ihrem Einkommen haben sollten. Aus Angst, in die Armutsfalle Krankheit zu geraten, wird die Tat eines Einzelnen nachvollziehbar. Deny, defend, depose zum Slogan gegen dieses unmenschliche System. Und Luigi Mangione zu einer Art Robin Hood, der durch seine Tat etwas Angst von den Armen nahm, um sie den Reichen zu geben. Und auch wenn Luigi Mangiones Tat breit diskutiert wurde, ist der Bogen zu den hiesigen Zuständen nicht geschlagen worden. Noch scheint der Bogen nicht überspannt und lässt sich mit Schlagwörtern wie Pflegekräftemangel und Zweiklassenmedizin einfangen. Noch scheint genug Raum, um zu buckeln, um nach oben zu kommen und nach unten zu treten. Deny, defend, depose ist nur ein Flüstern, das leise in den Echokammern des Internets hallt. Ob zum Beispiel Karl Lauterbachs neoliberale Krankenhausreform etwas daran ändern wird, wird die Zeit zeigen. Bis dahin Bleibt nur übrig, zu hoffen, dass der Slogan Deny, Defend, Depose nicht in Vergessenheit gerät, weil er ist verdammt gut. Und alles, was dann noch fehlt, das ist ein kleines bisschen Mut und ein kleines bisschen Wut. Doch die kommt vielleicht mit Blick auf was uns noch erwartet. So zum Beispiel Altersarmut, wie hier beschrieben oder besungen von Option weg. Ich habe eine viel zu große Hose, ich habe einen viel zu kleinen Kopf. Darin sind alle Schrauben lose und meine Nachbarn waren bekloppt. Die haben alle nur Probleme und können die Miete nicht mehr zahlen. Im Mund kaputte Zähne, das will mir gar nicht gut gefallen. Es wäre so schön mit dir gewesen, doch jetzt ist es an der Zeit, dass sich unsere Wege trennen, ohne Vorwürfe und Wut. Wir freuen uns jetzt alle auf die Altersarmut. Ich habe eine viel zu große Wohnung, mir reicht ein Dixi-Klo mit Stuhl. Wir können doch alle Flaschen sammeln, nichts zu haben ist doch cool. Und die Reichen werden reicher, die haben das sicher auch verdient. Warum sollen alle gleich sein? Das wäre ja schon fast Anarchie. Ich hatte viel zu hohe Ziele, da kommen nur die Profis ran. Von denen gibt's hier nicht so viele, da passe ich mich lieber an. Ich habe nicht mal mehr eine Leiter, die passt ins Dixi gar nicht rein. Es geht ja trotzdem immer weiter, nur das Träumen lasse ich sein. Und auf Wiedersehen, soziale Gerechtigkeit. Von unten nichts Neues, von Pasco. Dein Kuss, er schmeckt nach West-Berlin, nach Cornflakes und nach Wundbenzin. Der Morgens ist schon ewig rum und wir hängen nur so vom Lidl rum. Und wenn es um Zeit geht, dann wären wir Bonzen, Nobelpreis für verpasste Chancen. Weil Tweet Tweet Girl und Tweet Tweet Boys, von unten gibt es eh nichts Neues. Und wenn alt werden sich noch lohnt, warum muss meine Mutter dann mit 74 Jahren noch ran und jeden scheiß Tag zur Arbeit gehen? Wir werden nicht Fame, nicht Held, nicht Star, der pinkne Porsche wird eh nie wahr. Wir kriegen kein Haus am See mit Garten, ich werde auf nichts, nur auf dich warten. Und wenn wir falsch sind, dann hebst du mich auf. Herrgott, was sehen wir müde aus. Wir werden nicht alt. Der nächste kommt vom Band, ist von Streckmittel. Der KW reicht nicht für alle, für eine sehr guten Platte. Typ 1312. Es läuft genug Rohstoff da auf den Straßen drum rum, wer mal 13-12er Mehl haben will. Thank you. Verdammte Stille, Graupause. Verdammte Stille in den Straßen, verdammte Kälte in den Herzen. So viel Ungerechtigkeit, Macht und Reichtum schlecht verteilt. Die Elite feiert sich. Verdammter Hass, verdammte Hetze, verdammter Wahnsinn in den Köpfen. So viel Elend, Leid und Tod, angeordnet, angedroht und billigend in Kauf genommen. Und wir schauen schweigend zu, verdammte Stille, fühlen uns ohnmächtig und klein. Dabei sind wir doch so viele und wir können so laut schreien. Wir können Mauern niederreißen, können die Rädchen blockieren. Wir können das System zerstören, wenn wir uns solidarisieren. Zweiter Akt. Musk. Da erstmal zu lahm für Social Media vom magischen Theater. Hurtig, hurtig immer weiter im Informationszeitalter und jetzt schnell noch keinen Post. Twitter, Facebook, Instagram, dafür bin ich viel zu lahm. Ich bin wohl nicht ganz bei Trost. Lesen, schreiben, irgendeinen Scheiß, da gibt es nichts, was nicht jeder schon weiß. Die Datenautobahn voll lähmendem Staub. Doch Hauptsache, was lesen und der Haken ist blau. Was ist denn jetzt wichtig hier? Wie wird nochmal fokussiert? Eins und Einsen und die Nullen. Livestream bei der Punkrock-Show. Und ein Katzenvideo. Und der Newsfeed von den Bullen. Ich bin zu lahm für die ganzen Social Media. Zu lahm für die sozialen Medien. Ich war, ich bin, ich werde bleiben. Der Mugshot von Luigi Mangione tauchte nicht in meinem Newsfeed auf. Ich las von ihm als erstes bei der Tagesschau. Ich habe mich nicht auf sozialen Medien klammheimlich über seine Tat gefreut. Ich hätte mich klammheimlich über seine Tat auf den sozialen Medien gefreut. Ich hätte mich klammheimlich über seine Tat auf den sozialen Medien gefreut, wäre ich auf sozialen Medien gewesen. Ich kann seine Tat nachvollziehen. Ich kann seine Tat nachvollziehen, weil ich das deutsche Gesundheitswesen kenne. Ich habe Erfahrungen mit dem deutschen Gesundheitswesen. Ich habe erfahren, dass du im deutschen Gesundheitswesen besser nicht krank sein solltest. Im deutschen Gesundheitswesen solltest du besser nicht so krank sein, dass du darauf angewiesen bist. Ich habe Angst, so krank zu sein, dass ich auf das deutsche Gesundheitswesen angewiesen bin. Ich habe Angst vor dem deutschen Gesundheitswesen. Ich habe keine Angst, krank zu sein. Ich habe Angst vor dem deutschen Gesundheitswesen. Ich habe Angst vor dem deutschen Gesundheitswesen, weil ich gesetzlich krankenversichert bin. Weil ich gesetzlich krankenversichert bin, muss ich lange auf Arzttermine warten. Ich muss lange auf Arzttermine warten, obwohl ich sie vielleicht schnell brauche. Wenn ich schnell einen Arzttermin brauche, habe ich die Arschkarte. Ich habe die Arschkarte, weil ich gesetzlich krankenversichert bin. Wäre ich nicht gesetzlich krankenversichert und könnte mir eine private Krankenversicherung leisten, bekäme ich schneller einen Arzttermin. Ich bekäme schneller einen Arzttermin, weil der Arzt dann mehr abrechnen könnte. Und wenn der Arzt mehr abrechnen könnte, verdiente er mehr. Wenn er mehr verdiente, dann lohnte es sich mehr, mich zu behandeln. Meine Behandlung muss sich lohnen. Weil sich meine Behandlung lohnen muss, folgt der Arzt einer kapitalistischen Logik. Weil der Arzt einer kapitalistischen Logik folgen muss, behandelt er Menschen schneller, deren Behandlung lohnender ist. Weil Behandlungen lohnender sein müssen, muss aus Krankheit Profit geschlagen werden. Weil aus Krankheit Profit geschlagen werden muss, solltest du im Kapitalismus besser nicht krank sein. Weil du im Kapitalismus besser nicht krank sein solltest, habe ich Angst. Ich habe keine Angst, krank zu sein. Ich habe Angst vor dem kapitalistischen Gesundheitswesen. Deshalb hätte ich mich klammheimlich über Luigi Mangiones Tat auf sozialen Medien gefreut, wäre ich auf sozialen Medien gewesen. Ich hätte Luigi Mangiones Tat auf sozialen Medien favorisiert. Ich hätte Luigi Mangiones Tat auf sozialen Medien geteilt. Ich hätte Luigi Mangiones Tat auf sozialen Medien kommentiert. Ich bin aber nicht auf sozialen Medien gewesen. Ich bin aber nicht auf sozialen Medien. Ich werde aber nicht auf sozialen Medien sein. Ich weiß, dass Medien eine entscheidende Rolle dabei spielen, dass Gesellschaft als Gesellschaft funktioniert. Gesellschaft funktioniert als Gesellschaft, wenn miteinander gesprochen wird. In der Gesellschaft als Gesellschaft übernehmen Medien die Rolle, zu kommunizieren. Medien kommunizieren, was in der Gesellschaft als Gesellschaft passiert. Medien haben eine Integrationsfunktion. Weil Medien kommunizieren, gibt es die Gesellschaft als Gesellschaft. Ich habe mich der neuen Vergesellschaftung durch soziale Medien verweigert. Ich verweigere mich der neuen Vergesellschaftung durch soziale Medien. Ich werde mich der neuen Vergesellschaftung durch soziale Medien verweigern. Klassische Medien vergesellschaften, weil es Sender und Empfänger gibt. In den klassischen Medien gibt es wenige Sender und viele Empfänger. Die wenigen Sender recherchieren, die wenigen Sender bewerten, die wenigen Sender sortieren, die wenigen Sender kommunizieren an viele Empfänger, die vielen Empfänger recherchieren, die vielen Empfänger sortieren, die vielen Empfänger agieren. Wie die vielen Empfänger agieren, recherchieren, die wenigen Sender. Weil die wenigen Sender recherchieren, vergesellschaften sie. Weil die wenigen Sender recherchieren und ihre Ergebnisse kommunizieren, beginnen sie im Kreis zu laufen. Der Kreislauf vergesellschaft Gesellschaft als Gesellschaft. Auch soziale Medien vergesellschaften. In sozialen Medien gibt es viele Sender und viele Empfänger. In sozialen Medien senden viele Sender vieles. In sozialen Medien empfangen viele Empfänger vieles. In sozialen Medien wird in den sozialen Medien recherchiert. In den sozialen Medien wird in den sozialen Medien sortiert. In den sozialen Medien wird in den sozialen Medien bewertet. In den sozialen Medien recherchieren, sortieren, bewerten viele Sender die Recherchen, Sortierungen, Bewertungen vieler Empfänger. Viele Empfänger sind auch Sender. Weil viele Sender auch Empfänger sind, schließt sich ein Kreis. Weil sich ein Kreis schließt, in dem viele Empfänger auch Sender sind, bilden sich Blasen. Es bilden sich Blasen, weil viele Sender senden, was sie als Empfänger empfangen. Weil viele Sender senden, was sie als Empfänger empfangen, schließen sich Kreise. Weil sich Kreise schließen, in dem viele Sender senden, was sie als Empfänger empfangen, vergesellschaftet sich Gesellschaft als Gesellschaften. Weil sich Gesellschaft als Gesellschaften vergesellschaftet, spaltet sich Gesellschaft in Gesellschaften. Weil sich Gesellschaft in Gesellschaften spaltet, habe ich mich der Vergesellschaftung durch soziale Medien verweigert. Zucker und Fett von Vizo. Es ist die Kombination aus Zucker und Fett, unwiderstehlich, gefährlich, magnetisch im Duett. Keine Sperre vorhanden, keine Saturation im Belohnungszentrum, volle Stimulation. Der Algorithmus ist Zucker, die Reaktion das Fett. Tanzt in den Kommentarspalten, dann erst das Rückmeldungsballett. Kontinuierlicher Konsum, Verfügbarkeit garantiert, die Toleranzen gesteigert, Echokammer optimiert. Filterblasenentzündung durch anonyme Aggression, polarisiert radikale Zirkelbezugsposition. Für den Fame und falsche Freunde werden Fakten ignoriert. Für ein paar Likes wird getrollt und jeder Shitstorm abonniert. Und für die Desinformation und die falsche Neuigkeit und auch den Hasskommentar gibt es keine Ladenöffnungszeit. Und der Bildschirm quillt über vom Zuckerbrot mit Fett. Und es kann nie genug sein auf dem großen Bankett. Algorithmus aus Zucker und die Rückkopplung das Fett. Und es kann nie zu viel sein vom toxischen Duett. Ich verweigere mich der Vergesellschaftung durch soziale Medien. Ich verweigere mich der Vergesellschaftung durch soziale Medien nicht, weil viele Sender vieles senden. Ich verweigere mich der Vergesellschaftung durch soziale Medien, weil die sozialen Medien nicht sozial sind. Die sozialen Medien sind auch deshalb nicht sozial, weil sie nicht allen gehören. Jedes soziale Medium gehört jemandem. Auch jedes klassische Medium gehört jemandem. Aber in klassischen Medien ist der Inhalt statisch. In klassischen Medien wird gesendet, geschrieben, gesprochen. Dann öffnet es sich für Kritik. Auch in sozialen Medien wird gesendet, geschrieben und gesprochen. Aber in sozialen Medien ist der Inhalt dynamisch. Es wird gleichzeitig gesendet, geschrieben, gesprochen. So zerläuft die Kritik. Alle Medien gehören jemandem. Alle Inhalte gehören zu jemandem. Alle Entscheidungen, die darüber getroffen werden, gehören zu jemandem. In den klassischen Medien werden die Entscheidungen von Redaktionen getroffen. Wer trifft die Entscheidung in den sozialen Medien? Alle und niemand. Alle entscheiden, was sie senden. Aber entscheiden alle, was sie empfangen? Empfängt der Empfänger nicht nur, was ihm in die Timeline gespült wird? Wer entscheidet, was dem Empfänger in die Timeline gespült wird? Der Programmierer, der die Timeline programmiert. Und wer entscheidet, was der Programmierer programmiert? Derjenige, dem das soziale Medium gehört. Und wer trifft die Entscheidungen in den sozialen Medien? Alle und jemand. Alle senden, aber jemand entscheidet, was empfangen wird. Soziale Medien sind nicht sozial. Asoziale Netzwerke von Frontex. Ich sammle 1000 Freunde, ich lebe virtuell. Der Algorithmus managt mich, effizient, verwertet schnell. Asoziale Hetzwerke, in meiner Bubble fühle ich mich zu Haus. Asoziale Hetzwerke, Profilneurose, spioniert mich aus. Ich poste, also bin ich, like, hate, bin empört. Glaub Märchen, teile Fake News, kommentiere wie gestört. Asoziale Hetzwerke, in meiner Bubble fühle ich mich zu Haus. Asoziale Hetzwerke, Trollarmeen, flippen aus. Digitale Schützengräben, geh in Deckung, verschanz dich hinterm Monitor. Digitaler Tsunami, fütter nicht die Trolle, Riders of the Shitstorm. Versackt in virtuellen Welten, will raus aus dem Konkon. Meine Daten sind die Währung, digitales Gold. Asoziale Hetzwerke, Hass, das Produkt. Asoziale Hetzwerke, dein Avatar hat dich geschluckt. Twitter war ein soziales Leitmedium. Twitter heißt jetzt X. Twitter heißt X, nachdem Elon Musk Twitter übernahm. Auf Twitter haben sich auch schon vor der Übernahme durch Elon Musk Blasen gebildet. Twitter war schon vor der Übernahme durch Elon Musk ein Medium, durch das sich Gesellschaft in Gesellschaften vergesellschaftet hat. Durch die Übernahme von Twitter durch Elon Musk hat sich Twitter verändert. Elon Musk benannte Twitter in X um. Aus Riders wird jetzt Twix, sonst ändert sich nichts. X wurde zur führenden rechten Filterblase in der westlichen Hemisphäre. Seitdem ist auf dieser Plattform Freiheit immer auch die Freiheit, Musks Meinung zu sein. Elon Musk ist marktradikal. Elon Musk ist libertär. Elon Musk setzt unternehmerische Freiheit über alles. Elon Musk besitzt X. Elon Musk sendet auf X. Elon Musk sendet Rassistisches auf X. Elon Musk sendet Homophobes auf X. Elon Musk sendet Transphobes auf X. Elon Musk sendet Faschistisches auf X. Elon Musk sendet Dreck. Und diesen Dreck, den zitiere ich nicht, der bleibt hier weg. Und trotzdem sage ich, Elon Musk, der ist verrückt. Und doch mal ehrlich, es ist gefährlich, so etwas zu sagen. Trotzdem denke ich, kann man es wagen, weil er es schafft, als der Faschist, der wahrscheinlich ist, den Staat als solchen zu bekämpfen. Und darin, da sehe ich einen Widerspruch, weil der Faschist sieht doch in seines Staates Fahne sein erstrebtes Leichentuch. Elon Musk hat sie also nicht mehr alle, oder vielleicht doch? Vielleicht macht er auch nur eins, move fast and break things. Vielleicht ist er auch nur eins, ein Rechtsausleger der kalifornischen Ideologie. Ein weiteres Startup-Arschloch aus dem Silicon Valley mit Führerkomplex, das die Welt nach seinen Vorstellungen umbauen will. Twitter ist dafür das beste Beispiel. Twitter ist das beste Beispiel dafür, dass es funktioniert. Dass es funktioniert, dass die sozialen Medien Gesellschaft als Gesellschaften vergesellschaften. Ein weiteres Beispiel dafür, dass es funktioniert für die Faschisten. Dass es funktioniert für die Faschisten, Gesellschaft in faschistische Gesellschaften zu vergesellschaften. Dass Vergesellschaftung in sozialen Medien in Richtung faschistischer Gesellschaften verläuft. Dass Elon Musk mit Faschisten vergesellschaftet. Elon Musk ist Unternehmer. Elon Musk unternimmt es, auf X faschistische Botschaften zu senden. Elon Musk unternimmt es, mit X Gesellschaft als Gesellschaften zu faschisieren. Elon Musk unternimmt es, aus Faschismus Profit zu schlagen. Elon Musk profitiert vom Faschismus. Elon Musk ist marktradikal. Elon Musk ist libertär. Elon Musk setzt unternehmerische Freiheit über alles. Die unternehmerische Freiheit, aus Faschismus Profit zu schlagen. Faschismus bedeutet Angst. Elon Musk schlägt Profit aus der Angst. Angst vergesellschaftet Gesellschaft in Gesellschaften. Elon Musk schlägt Profit aus der Angst. Luigi Mangione hat durch seine Tat etwas Angst von den Armen genommen, um sie den Reichen zu geben. Deny, defend, depose. Und dazu auch nochmal ein Track von der Münzmikrowelle mit dem schönen Namen Jeff. Dritter Akt, AfD. Und dazu zuerst ein Blick in die Vergangenheit, weil früher war ja alles besser. Aber war früher alles besser? Dazu ein Text von Georg Kreisler, Sie sind so mies, von 1975 zur Einordnung. 74 steht auf der Folie, hier steht 75. Muss mal gucken, was da richtig ist. Aber egal. Wenn ich mir heute so den Onassis betrachte, dann hat man doch nicht als, den hat man doch nicht als Onassis gemacht. Der war erst Geschäftsmann, vielleicht kein sehr feiner, aber das war verständlich, denn er war ja ein Kleiner. Dann wurde er groß und jetzt ist er doch, und jetzt ist er doch wer. Warum ist der Mann bis heute nicht fair? Oder nehmen wir den Nixon, der sitzt doch on top, der braucht nicht intrigieren für einen besseren Job. Der hat seine Stellung, hat seine Pension, warum ist der so mies, was hat er davon? Warum können führende Menschen auf Erden nicht freundlicher, selbstloser, menschlicher werden? Ich habe darüber sehr lange nachgedacht und jetzt weiß ich die Lösung, geben Sie Acht. Diese führenden Menschen, die sind so mies, ja, die sind so mies, die Nixons und die Krupps und die Onassis. Sie sind so mies, wollen das und dies und wissen dabei nicht einmal, was ist. Sie wollen nur und falschen nur und lügen nur und stehlen nur und riechen nur die nicht vorhandenen Lunden. Sie wünschen dir, ich weiß nicht was, denn du bist da und sie sind da und wichtig ist vor allem, du bist unten. Sie sind so mies, ja, sie sind so mies, die großen und die kleineren Verbrecher. Der schönste Platz wird kein Paradies, sie bohren überall dieselben Löcher. Sie schrauben dir die Blumen und die Bäume ab und treten dich voll Freude in den Bauch. Sie sind so mies, ach so schrecklich mies, und sie glauben, alle anderen, die sind es auch. Sitzen sie im Aufsichtsrat, im Vorstand und Verwaltung? Wollen sie noch womöglich Präsident sein? Sind sie schon Professor, General und Generaldirektor? Wollen sie noch ihr eigener Konkurrent sein? Haben sie schon Millionen und Millionen und Millionen, klauen sie immer noch 10 Pfennig im Klosett? Und stehen sie in der Zeitung, kriegen sie jedes Mal Orgasmen. Die gehen ihnen dann später ab im Bett. Sie sind so mies, sie sind widerlich. Die Rockefellers, Neckermanns und Thyssens. Nur Kriege teilen sie brüderlich und du und ich und alle anderen büßens. Sie haben 20 Wohnungen und Farmen und Besitze, Dividenden, Hypotheken und Renditen. Doch wenn du dich auf 2 Zimmer drückst und Gott behüt, noch Kinder kriegst, erhöhen sie die Preise und die Mieten. Sie sind so mies, kriegen den Hals nicht voll, wobei ja wir für sie nur dummes Vieh sind. Ich weiß nicht, wie sich das ändern soll, weil wir doch leider nie so mies wie die sind. Sie stopfen sich die Taschen und den Magen voll. Die Knochen kriegt der Kanzler, der Kurier. Sie sind so mies, so entsetzlich mies und dabei Freude haben die weniger als wir. Aber während wir davon reden, fällt der Papst mir ein, der ja auch nicht höher steigen kann, als er schon ist. Aber trotzdem muss er raffen, seine Pfarrer segnen Waffen, er hat nichts von seiner Nülle, doch verbietet er die Pille. Und er sagt den Kardinälen, ich will Seelen, Seelen, Seelen. Und verordnet und verlangt und proklamiert. Ja, was hat er denn? Was hat der Kardinal, der Bischof, Erzbischof davon? Die sind doch alle arriviert. Aber sie sind so mies, ja, sie sind so mies. Sie drohen uns mit der Hölle und dem Himmel. Sie segnen uns und sie lächeln süß und wecken uns am Sonntag mit Gebimmel. Der Vater soll die Steuer zahlen, die Mutter soll zur Beichte gehen, die Kinder sind schon stramme Onanisten. Nur zu Indern und Chinesen sind sie manchmal nett gewesen, denn man braucht ja schließlich immer neue Christen. Für uns wären sicher auch kein Verlust, die Pfarrer und Pastoren und Ministranten. Die Römer haben schon genau gewusst, warum sie sie nach Möglichkeit verbrannten. Mit Franco Concordante schließen, das können sie. Wie viel Tyrannen haben sie schon gekrönt. Sie sind so mies, so beharrlich mies. Ach, ich habe mich bis heute an die grundlos miesen Leute einfach ums Verrecken nicht gewöhnt. Elon Musk ist einer der miesen Leute von heute. Elon Musks Steigbügel in die Welt der Superreichen war seine Beteiligung an PayPal, das er zusammen mit dem rechtslibertären Peter Thiel aufbaute und zum erfolgreichsten Online-Bezahlunternehmen der Welt machte. Auch wenn er wegen seines irren Management-Gebarens bald offiziell von den obersten Management-Ebene geschasst wurde, hielt er wohl doch noch zu einem Teil die Zügel in der Hand. Und das, wie seine guten Anfangsbedingungen als etwas seltsam geratenes Rich Kid, bescherten ihm genug Kohle, um das umzusetzen, was er als Heranwachsender in Science-Fiction-Romanen gelesen hatte. Der Mars als Last Frontier für kapitalistische Ausbeutung erschließen, die öffentliche Infrastruktur Internet mittels Satelliten in privatunternehmerische Hände transferieren und E-Mobilität als Experimentierfeld für technische Innovationen zum anderen dafür, die Ausbeutung der Arbeitenden im Spätkapitalismus zurück in den Stand des Frühkapitalismus zu überführen. Das bedeutet groß angelegte industrielle Produktion ohne gewerkschaftlichen Einfluss und auf Löhne und Arbeitsbedingungen. Und jetzt? Jetzt hat sich Elon Musk die Politik vorgenommen. In der Trump-Administration leitet er per Dekret das Department of Government Efficiency, kurz DOGE. Schon in den ersten Tagen wird sichtbar, wie der Hase läuft. Weniger Staat ist mehr gut. Entsprechend der libertären Ideologie werden staatliche Institutionen geschröpft. Und das vor allem diejenigen, die eigentlich dazu da sind, um die sozialen Härten, die staatliche Organisation nun mal mit sich bringt, abzufedern. Staatliches Handeln wird auf seine Kernaufgaben reduziert. Weniger Recht, mehr Ordnung. Staatliche Institutionen werden zu den Nachtwächtern, deren einzige Aufgabe es ist, das ungezügelte Recht auf Privateigentum im Namen der öffentlichen Sicherheit zu lenken. Wo wirst du sein, wenn der DAX fällt? Von Günther und der Jauch. And the Jauchs. Glückwunsch zum neuen Auto. Jetzt finden einen Parkplatz. Das ist dein Leben. Ich habe es und du hast es nicht. Viel Spaß im Eigenheim. 10 Zimmer. Und jetzt? Viel Spaß im Eigenheim. 10 Zimmer. Und was nu? Sag mir, wo wirst du sein, wenn der DAX fällt? Wenn er fällt, sprich dein letztes Ave Elon. Wenn der Bär kommt, der DAX fällt, wenn der Bär kommt. Die erste Quadrillion ist immer die schwerste. Über Geld spricht man nicht. Man hat es oder nicht. Der erste Cent ist immer der erste. Über Geld spricht man nicht. Ich habe es und du hast es nicht. Jetzt hat sich Elon Musk die Politik vorgenommen. Elon Musk strukturiert den US-amerikanischen Staat um. Elon Musk macht den US-amerikanischen Staat effizienter. Elon Musk schafft soziale Sicherungen ab, die mühsam erkämpft wurden. Und schlimmer noch, Elon Musk ist nicht alleine. Elon Musk hat Kontakte. Elon Musk ist vernetzt. Vernetzt mit den Rechtsliberalen dieser Welt. In den USA, Argentinien, Italien, Frankreich, Israel und so weiter. Und in Deutschland. Elon Musk unterstützt rechtslibertäre Bewegungen weltweit. Elon Musk unterstützt rechtslibertäre Bewegungen mit Reichweite auf X. X ist die führende rechte Filterblase in der westlichen Hemisphäre. X ist ein Medium der rechtslibertären Clique der westlichen Welt, die sich gerade anschickt, die Welt nach ihrem Willen umzugestalten. Stärkste Kraft dieser rechtslibertären Clique ist in Deutschland die faschistische AfD. Die faschistische AfD nutzt soziale Medien für ihren Aufstieg. Die faschistische AfD hat damit Erfolg. Sie vergesellschaftet erfolgreich Gesellschaft in faschistische Gesellschaften. Propaganda von vor die Hunde. Wir sind die Lösung für all deine Probleme, sind viel besser als militante Hippie-Linksregime. Nehmen alle deine Sorgen in die Hand, sind die Alternative für das hoffnungslose Land. Lass das Atomkraftwerk mal laufen und schmeiß den Schornstein wieder an. Die Gebärmaschine angeschaltet, damit das Reich von neuem blühen kann. Wir sind doch keine Nazis, sondern nur besorgte Bürger, stolz auf die Vergangenheit. Schreiten wir in eine bessere Zukunft. Mach auf den Waffenschrank, staub die Panzer ab. Wir marschieren aufs Kanzleramt. Sei auch du ein Teil der Propaganda. Ihr hebt schon lange nicht zum Gruß die rechte Hand. Habt ewig keine Bücher mehr verbrannt, den braunen Mantel in modernes Anthrazit getaucht, Schlagring gegen Mikrofon getauscht, Kraft durch Hass, tückisches Gedankengut für Nazisgamm mit Aluhut, Toleranz ist Hochverrat, dem deutschen Volke seinen Staat. Angst schüren mit Wahllügen, Reichspogrom reinigt die Nation. Dauerfeuer an den Grenzen schützt das Land vom Überfremden. Volle Boote auf dem See, gehen unter, ist okay. Hetzparolen, national, homophobe, ist euch scheißegal. denn den Mann ans Band, die Frau muss an den Herd, wird den Kindern in der Schule schon erklärt. Die Geschichte wiederholt sich, haben wieder nichts kapiert. Und bevor man sich versieht, wird die halbe Welt schon wieder massakriert. Nochmal Streckmittel mit Hass diesmal. Armutszeugnis von Itabitsch. Willkommen in der Welt der zerstörten Existenzen. Das Leben ist nicht immer leicht gestrickt. Reichlich Sorgen, wenig Geld, familiäre Differenzen oder trivial vom Jobcenter gefickt. Wenn Mensch nicht grad verzweifelt, dann sucht Mensch sich gern Gesellschaft, am liebsten noch mit 2-3 Kisten Bier. Oder einsam in der U-Bahn anderen Leuten nachzuglotzen, bescheuert werden, einfach jetzt und hier. Herrscharen von Alten ohne Zukunft, ohne Hoffnung, streiten wegen kleinen Mengen Dreck. Graue Haare, viele Falten, oft mit räudiger Bekleidung. Rente ist das Lehrguts neuer Zweck. Kinder ohne Eltern oder Menschen ohne Heimat, Probleme gibt es überall zuhauf. Homophobe Patrioten, nationale Ignoranten beim Pegida Dresden Stadtrundlauf. Willkommen in der Welt der zerstörten Existenzen. Das Leben läuft nicht immer, wie es soll. Es gäbe viele gute Gründe, jeden Tag Papier zu lenzen. Und nebenbei macht es auch noch voll. Deutschlands beste Regierung seit dem Krieg? Mir kommt gleich das Kotzen. Fehlt nur noch Heil und Sieg. Fehlt nur noch Heil und Sieg. Fehlt nur noch Heil und Sieg? Björn Höcke ist das narzisstische Flaggschiff der AfD. Björn Uwe Höcke ist ein Nazi. Alice Weidel ist kein Nazi. Alice Weidel ist rechtslibertär. Alice Elisabeth Weidel ist Parteichefin der AfD. Alice Weidel sprach auf X mit Elon Musk. Elon Musk unterstützt die rechtslibertäre Bewegung weltweit. Elon Musk macht den US-amerikanischen Staat effizienter. Elon Musk schafft soziale Sicherungen ab, die mühsam erkämpft wurden. Und was macht Alice Weidel? Was würde Alice Weidel machen? Und Björn Höcke? Was würde Björn Höcke machen? Angst. Alice Weidel und Björn Höcke machen Angst. Die AfD macht Angst. Angst, dass sie durchkommen. Angst, dass ihr rassistisches, faschistisches Weltbild durchkommt. Angst, dass ihre marktradikale Wirtschaft durchkommt. Die AfD macht Angst. Angst vor Angst. Angst, in faschistischen Gesellschaften zu leben. Angst, sich nichts mehr leisten zu können. Angst, krank zu werden. Angst vor Angst, krank zu werden. Luigi Mangione hat durch seine Tat etwas Angst von den Armen genommen und sie den Reichen zu geben. deny, defend, depose. Epilog. Als erstes von Fahnenflucht mit The Great Reset. Lass noch mal neu anfangen. Alles wird auf Null gestellt. Alles anders denken für den Great Reset. Doch sicherlich wollen das die Alten nicht. Sie wurden satt geboren und so soll es bleiben. Und total egal, was man dir auch verspricht. Weiße Männer, lange Bärte, Schrägstrich, Scheiße. Hörst du die Schreie der Verstummten, erstickte Stimmen ohne Namen? Wenn wir uns solidarisieren, braucht es keinen Gott und kein Erbarmen. Glaub ihnen einfach nicht. Ich glaube einfach nichts. Wirf die alten Weisen über Bord. Wir brauchen neue Ziele. Wirf die Patriarchen über Bord. Sie stehen uns nur im Wege. The Great Reset. Man kann sich auch Begriffe wieder aneignen. Und wenn nichts von Altem mehr funktioniert, weil es mehr Leben kostet, als es gibt, weil es mehr Freiheit nimmt, als es gibt, weil es mehr nimmt, als es geben kann, wenn es mehr Angst macht, als man verkraften kann, dann ist es Zeit für einen Neuanfang. Und genau darüber nachzudenken, wäre eine sehr gute Idee gerade. Es wäre eine gute Idee, so darüber nachzudenken, dass ein möglichst gutes Leben für möglichst alle möglich wird. Und das jetzt, sofort. Und los geht's. Danke, dass du da warst.